1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, mit ganz kleine Verspätung sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Unsere Freitagnacht, wie immer, eine offene und freie Themennacht. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, unsere kostenfreie Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Mail domian@wdr.de. Und wenn ihr meldet, bitte eure Telefonnummer in die Mail unbedingt mit reinschreiben. Mein erster Anrufer ist Kai und Kai ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich habe ein ziemlich abgefahrenes Thema und zwar war ja letzte Woche... Ich muss mal kurz unterbrechen. Ist Kai eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Eine Frau? Ja, ja. Eine Frau? Das ist ein skandinavischer Vorname für Männer. Ah, okay, also eine Frau, 40 Jahre alt. Genau. Gut. Und zwar letzte Woche war ja das Thema, ich schäme mich. Für meine Gedanken, ja. Ja, genau. Und ich habe also wirklich... die Gedanken, dass ich meinem Schwiegervater den Tod wünsche. Oh, warum? Ja, das ist, ich weiß nicht, wie ich das jetzt so alles so schnell erzählen soll, was da passiert ist. Ich bin vor 8, 9 Jahren mit einem Mann zusammengezogen. Wir haben geheiratet, haben einen 4-jährigen Sohn. Mhm. Und wir haben in der 2. Etage gewohnt, Schwiegervater im Erdgeschoss. Mhm. Und er hat uns also regelrecht tyrannisiert. Der hat 10, 20 Mal am Tag vor der Tür gestanden, sich in alles eingemischt und halt mein Mann steht völlig unter Pantoffel von dem. Gibt es auch eine Schwiegermutter noch? Nee, die sind geschieden. Ja. Schwiegervater hat keine Freunde, hat alle vergrault, ist mit der ganzen Straße verkracht, hat Waffen. Hat Waffen? Also ist ganz entsetzlich, ist dazu noch psychisch krank, also hat eine Demenz und eine Depression. Ach so, es ist ein kranker Mann. Ja, und das kam dann halt irgendwann so weit dieses Frühjahr, dass ich gesagt habe, also entweder er oder ich. Und dann ist er in die Psychiatrie gekommen und ist dann von da aus ins Altenheim. Und dort ist er jetzt auch? Nee, er hat dann, also er hat zwischendurch, hat sich dann auch zwischendurch einfach mal so fallen lassen. Ich bin gelähmt, also schreit immer nach Aufmerksamkeit. Und dadurch, dass mein Mann Arzt ist, ist das natürlich besonders pikant für ihn, da zu helfen. Mhm. Und er hat ein so schlechtes Gewissen diesen Menschen gegenüber, weil der ihn immer nur unterstützt hat. Und das belastet ihn so sehr und hemmt meinen Mann in seinem ganzen Tun und Denken. Und war denn, Kai, wenn ich unterbrechen darf, war denn dieser Mann, der Schwiegervater, auch schon so unangenehm, als er noch gesund war, geistig ganz klar war? Das schon. Und das hat sich dann durch die Erkrankung verstärkt. Genau, so wie Alfred das Ekel oder so, ne? Ja, na gut. Auch so Nazi und alles mit drum. Jetzt habe ich nicht verstanden, ist er denn im Moment noch in dem Heim, in dem Altenheim oder ist er wieder zu Hause? Der ist im Moment auf Intensivstation bei meinem Mann im Krankenhaus. Das ist aber auch wieder völlig übertrieben, weil der ist nicht intensivpflichtig. Ich bin Intensivschwester. Ja. Das ist also, die machen ein Theater um diesen Menschen. Das ganze Krankenhaus hüpft um ihn rum. Unglaublich. Und ich hege einfach nur noch Mordgedanken. Und ich habe schon am Anfang, als er früher immer bei uns, der stand ja teilweise nachts um 1:30 vor der Türe, da habe ich dann irgendwann nur noch gebrüllt, jetzt verschwinde, sonst schmeiß ich dich die Treppe runter. Nochmal klargestellt, zu dieser Zeit war er geistig noch gesund. Ja, so grenzwertig. Grenzwertig, ne? So, nun gut, jetzt ist es... nicht gut, aber jetzt ist es ein alter und kranker Mann. Genau, und jetzt sollte ich vielleicht mal langsam... Nee, jetzt lass ich mir noch den Ist-Zustand genau verstehen. Mhm. Er liegt jetzt auf einer Intensivstation, obwohl er gar nicht so schwer krank ist. Genau, der wird jetzt verlegt auf Normalstation. Ja, und? Also wäre jetzt nicht mein Mann der behandelnde Arzt, wäre der schon längst entlassen. Ne? So, die Perspektive ist aber, dass er dann wieder in das Altenheim zurückgeht. Genau, und er kommt nicht in euer Haus. Nee, wir sind jetzt auch ausgezogen. Ja. Und das Problem ist einfach, dass mein Mann sich unheimlich schuldig fühlt, weil ich gesagt habe, ich ziehe aus, ich halte das nicht aus mit dem unter einem Dach. Mhm. Und mit dem Tag, wo unser Auszug feststand, hat er sich völlig gehen lassen. Dein Mann? Nee, mein Schwiegervater. Mhm. Und ist völlig krank geworden. Ach so. Und hat mit Selbstmorddrohungen und allem meinen Mann so unter Druck gesetzt, dass dem total schlecht geht damit. Mhm. Ne? Aber da, zu dem Zeitpunkt, war er ja schon erkrankt, als ihr dann ausgezogen seid? Im Prinzip ja. Also man kann sagen, diese Erkrankung ist so schleichend in den letzten drei, vier Jahren immer stärker geworden. Das schlechte Gewissen deines Mannes besteht darin, dass ihr den Vater sozusagen für eine gewisse Zeit dann alleine gelassen habt? Ja, wir haben ihn im Stich gelassen. Ne? So sieht dein Mann das? Genau. Mhm. Wären wir nicht ausgezogen, wäre die Krankheit nicht so schnell fortgeschritten. So. Ja, ist das so? Ja, kann sein, ne? Ist wahrscheinlich so, aber... Wie fühlt er sich denn in dem Altenheim, der alte Herr? Der fühlt sich nirgendwo wohl. Der fühlt sich nur da wohl, wo sein Sohn in der Nähe ist. Mhm. Also der hat sich auch auf Intensivstation sau wohl gefühlt, weil sein Sohn im selben Krankenhaus arbeitet. Und dann dreimal am Tag nach ihm gucken kam. Und das ist das Leben, das er sich vorstellt. Ist das Altenheim in der Nähe von eurer jetzigen Wohnung? Ja, das ist zwei Dörfer weiter. Besucht dein Mann denn seinen Vater dann öfter dort? Ja klar, jeden Tag, zwei, dreimal. Und es dreht sich immer nur alles um den. Wir kriegen überhaupt nichts auf die Reihe. Mhm. Alles immer nur wegen Schwiegervater. Ich habe gerade so zwei Empfindungen. Ja? Die eine Empfindung ist, dass ich denke, du hast da wahrscheinlich früher, auch als er gesund war, sicher einiges einstecken müssen. Ja. Und das war für dich keine schöne Situation, vor allen Dingen, wenn der Sohn sich auch gegen den Vater nicht hat durchsetzen können. Genau. So habe ich es gerade verstanden. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, dass man natürlich sich zur Nachsicht auch zwingen muss, wenn es sich jetzt um einen kranken Menschen handelt, ja, der gar nicht mehr Herr über sich selbst ist. Das dachte ich mir, dass du das sagst. Ja, dass man natürlich da jetzt keine Hassgedanken mehr freien Lauf lassen darf, finde ich ganz, ganz naheliegend. Mhm. Aber, der dritte Aspekt ist, ich glaube, dass eure Ehe und eure Beziehung durch den Vater, wie auch immer, sicher große Probleme bekommen hat und vielleicht sogar großen Schaden genommen hat. Ja, auf jeden Fall. So, und das ist jetzt ein Punkt, wo man nicht so leicht als Dritter von außen urteilen kann, hast du jetzt recht und hätte der Vater vielleicht früher, hätte deinen Mann früher Grenzen ziehen müssen. Ja. Ist es jetzt richtig, dass er sich so intensiv sich um seinen Vater kümmert? Im ersten Moment würde man sagen, ja natürlich, wenn der alte Mann sich wohlfühlt in seiner Nähe, in der Nähe des Sohnes, dann ist es toll, dass er ihn so umhegt und pflegt. Andererseits muss dein Mann natürlich auch für dich da sein und das sich auch um dich. Ich auch und für unser Kind. Eben, für seine Familie auch. Das ist wahrscheinlich eine sehr verwickelte Situation. Wäre dein Mann bereit für eine Gruppensitzung mit einem Paar, mit einem Eheberater? Niemals. Mein Mann ist Chirurg. Das heißt ja nichts. Auch Chirurgen können irren. Chirurgen können alles. Und was nicht passt, wird weggeschnitten. Ja, weißt du, weil ich nämlich glaube, dass man das nur in so einer Situation wahrscheinlich haarklein auseinandertüfteln kann. Wahrscheinlich, ne? So ist das so schwer für mich jetzt auch dann eine Position zu ergreifen. Ja. Ich verstehe dich, ich verstehe ihn auch, ja. Es geht um seinen Vater. Ahne aber auch so ein bisschen, wie sehr du da malträtiert worden bist in all den Jahren. Es ist natürlich auch sehr belastend unter Umständen mit einem demenzkranken Menschen sehr eng zusammen zu leben. Das ist auch völlig klar. Ja, und das habe ich jahrelang getan. Ja. Und auch in der Erziehungszeit. Wie gesagt, er stand teilweise 10, 20 Mal am Tag vor mir. Mm-hmm. Mit irgendwelchen, hier laufen wieder Tierchen durch meine Wohnung und hat mein Kind angeschrien. Was sagt denn dein Mann dazu, dass du so unglücklich bist in der Situation? Ja, gar nicht. Und der Alte, der hat mich ja auch schon in seiner Gegenwart angegriffen und angeschrien, ich würde schon noch sehen, was ich davon hätte und so weiter. Und das verleugnet mein Mann. All die Jahre? Ja, all die Jahre. All die Jahre? All die Jahre. Und da ist bei mir so ein Hass entstanden. Also, da muss ich natürlich dann jetzt Partei auch für dich ergreifen. Denn ich finde, natürlich gehört auch zur Loyalität den Eltern gegenüber, gehört natürlich genauso viel Loyalität der eigenen Familie und der eigenen Frau gegenüber. Und das ist die Kunst, die man dann hinkriegen muss. Ja, das geht ja nicht. Da wundert es mich, dass du so lange das ausgehalten hast. Das versteht niemand, dass ich immer noch bei dem bin. Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Mann? Ich liebe meinen Mann. Trotz allem, was passiert ist? Ja. Und du fühlst dich nicht verraten von ihm oder ich hängen gelassen? Ich will ohne den leben. Mhm. Ich würde dir raten, Kai, wenn er sich auch so etwas sich einlässt, so eine Beratungsgeschichte, dass du das alleine machst. Dass du alleine zu einer E-Beratung gehst. Ich würde es natürlich deinem Mann erzählen. Damit ja, er klar. Weiß. Ich habe ihm auch erzählt, dass ich dich anrufe. Ja, also damit er weiß, da brennt's. Ich finde, dass er sich keinen abbricht, wenn er da mal mit hinginge. Wenn das ein guter Typ ist, mit dem ihr da beratet, kann man mit Sicherheit irgendwas rausziehen. Wenn nicht, okay, dann nicht, dann hat man es halt aber versucht. Geh erstmal alleine hin. Mhm. Da bist du mit einem Fachmann zusammen, mit dem du das im Detail besprechen kannst. Du hast Zeit, du kannst das nach Hause tragen. Wenn du ihm dann davon erzählen würdest, deinem Ehemann, ist er denn dann wenigstens offenen Ohres oder blockt er da aus? Ja, dann ist er total dankbar sogar, weil in dieser Familie haben die nie irgendeine Kommunikation oder sowas gelernt. Okay, ist doch ein guter Ansatzpunkt. Also bestell ihm einen schönen Gruß von mir, deinem Mann. Mhm. Sag ihm, ich fände das sehr, sehr gut, wenn er mitginge. Aber wenn er erstmal nicht geht, gehst du alleine. Mhm. Wohin du gehen kannst, das würde dir jetzt oder wird dir jetzt meine Psychologin erklären. Also es hat bei mir schon Maße ausgenommen. Ich habe schon einen Friedhofsplatz für den Typ ausgesucht. Ja, weißt du, das ist ja ganz schlimm, weil du machst dich ja kaputt damit. Ich wache morgens damit auf und denke, Gott, wann stirbt dieser Kerl? Furchtbar, endlich? Furchtbar. Und schlafe furchtbar, abends damit furchtbar, ein, wenn furchtbar. Ich überhaupt Es gibt, glaube ich, keine schlimmeren Gedanken für einen selbst als Hassgedanken. Und das als Krankenschwester. Furchtbar, furchtbar. Und ich habe echt schon überlegt, ob ich ihn umbringen um soll. Gottes Willen, kann Leute umbringen, ohne dass ich das nachweisen kann, aber... Wir wollen es gar nicht aussprechen und du darfst es gar nicht denken. Nein. So weit darf es nicht kommen. Ja. Natürlich nicht, was reden wir? Ja, richtig. Ich glaube, dass der Hass immer mehr dem schadet, der hasst, als dem der Hass gilt. Richtig. Das heißt, du musst den Hass loswerden. Gut. So, jetzt ruft Magdalena an. Ich wünsche alles Glück und alles Gute. Mach weiter so. Auf Wiederhören, Kai. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch kostenfrei oder mailt domian@wdr.de. Sonja. Sonja ist 54. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's bei dir? Also es geht darum, dass ich, wie gesagt, ich hatte die Sendung verfolgt am Mittwoch mit der Susanne wegen der ärztlichen Sterbehilfe. Ja. Muss ich sagen, habe ich ehrlich auch schon mal drüber nachgedacht. Nur bei mir ist das so, ich bin todkrank und die Krankheit, die ich habe, führt zum Tode. Welche Erkrankung hast du, Sonja? Ich habe die pulmonale Hypertonie. Das erklärst du mir, das weiß ich nicht, was das ist. Das ist, also in Deutsch übersetzt, ist das Lungenhochdruck. Die Lunge zerstört sich komplett und das Herz auch. Mhm. Diese Krankheit ist unheilbar, ist nicht aufzuhalten und... Sag ich mal so, ist, wie gesagt, sehr aggressiv. Von 100 Patienten sind 80 zwei Jahre später nicht mehr da. Wie lange hast du? Du bist 54 Jahre. Wie lange hast du die Erkrankung schon? Das ist 2003 festgestellt worden. Wie hast du das gemerkt? Also ich habe das ganz komisch gemerkt. Ich hatte vorher Krebs gehabt. Ich bin 2002 operiert worden am Unterkiefer. Man hatte mir den Unterkiefer weggenommen. Und habe also nach der OP gemerkt, dass ich irgendwas beim Laufen nicht stimmt. Beim was? Beim Laufen. Beim Laufen, ne? Nicht stimmt. Also ich habe keine Luft mehr bekommen. Ach so, mit dem Atmen beim Laufen. Ja, und bin dann blau angelaufen. Und dann hat man aber erst gesagt, ja, das wäre Schwäche, weil ich eben auch sehr viel abgenommen hatte. Ich bin 1,75 und hatte damals nur noch 54 Kilo gewogen. Und dann hat man gesagt, das wird sich schon wieder geben. Naja, ich habe dann gedacht, der Unterkiefer, der ist weg. Und das irgendwann, wenn das wieder aufgebaut wird, dann ist das schon wieder so, wie es immer war. Aber es kam natürlich leider ganz, ganz schnell. Und zwar das Gegenteil. Ich hatte damals im Hotel gearbeitet als leitende Hausdame. Habe nachher gemerkt, dass ich durch die Hotelhalle nicht mehr durchkam, um Feuerpause zu machen, Sehstörungen gekriegt, bin ohnmächtig geworden. Und vor dieser Krebsoperation war nichts. Nein. Gibt es da einen Zusammenhang? Nee, also der Zusammenhang ist so, dass ich mehrere Embolien hatte, um die 20 Stück, und der Lungenfacharzt das nicht festgestellt hat. Die Embolien hattest du während der Operation? Nee, also insgesamt, während der Jahre. Ach so, das hattest du nicht festgestellt. Aber merkwürdig ist ja, dass nach dieser Krebsoperation es dann erst bemerkbar wurde für dich. Ja, dann ist das bemerkbar geworden, und zwar dadurch, durch diese Vollnarkose. Ach so. Weil die Lunge schon so belastet war, verstehe. Und das Herz. Mein Gott, da hattest du gerade eine schwere Krebsoperation hinter dir. Ja. Du sagst, der Unterkiefer ist weggenommen worden. Bitte? Ein Teil des Unterkiefers ist ja weggenommen. Ja. Wie viel? Ein großer Teil? Ich sag mal so, ein sehr großer Teil vorne der Kamm. Mhm. Und die Seiten gestehen also vielleicht ungefähr noch so streichholzmäßig. Also kein Zahnfleisch, nichts mehr, es ist großräumig alles aus. Das ist ja schon ein unglaublich großer Eingriff und die Angst, dass man krebserkrankt ist. Und dann kriegst du kurz darauf noch die Diagnose dieser Erkrankung, die du gerade geschildert hast. Ja, das war so. Ich bin mit den Gedanken reingegangen, das ist meine letzte OP, dann bist du gesund, dann kommt nichts mehr. Mhm. Oh, und danach kam es natürlich noch schlimmer und noch aggressiver. Und ist denn der Krebs weg? Der ist weg, Gott sei Dank, sonst könnte ich nicht auf die Liste kommen. Auf welche Liste? Transplantationsliste, Herz und Lunge. Ach so, du stehst auf eine Transplantationsliste, ja. Weil diese Krankheit zerstört deine Lunge. Meine Lunge und das Herz. Und das Herz. Und es ist momentan so, es gibt nur ganz wenige Medikamente dafür, und diese Medikamente, die es gibt, die können das bei mir nicht mehr aufhalten, weil wo das festgestellt wurde, da war ich schon also im Endstadium. Ist das verbunden mit starken Schmerzen? Ich sag mal so, ich habe durch die Medikamente permanent Durchfall. Du nimmst sehr starke Medikamente? Ja. Schmerzmedikamente? Also Schmerzmedikamente nehme ich, wenn ich was nehme, habe ich Morphium oder ich habe also andere Sachen da. Mhm. Hast du auch Schmerzen beim Einatmen, beim Husten? Also das ist so, wenn die Lunge so zerstört ist, das Herz ist ja vergrößert und das muss ja richtig pumpen und Leistung zeigen. Mhm. Und momentan hänge ich nur an die Geräte, weil die Lunge keinen Sauerstoff mehr aufnimmt. Achso, du hast eine Sauerstoffmaske zu Hause? Ja. Mit der, die hast du jetzt aber gerade nicht? Die habe ich jetzt auch, ja. Achso, das hört man gar nicht. Achso, das sind so kleine Schläuche in ja, der Nase, richtig, damit du Sauerstoff bekommst. Es gibt also keine Therapie? Nein, also es gibt, sag ich mal so, Versuche, weil die Krankheit hat man versucht, dass die heilbar gemacht wird, aber das kann man nicht machen. Also die USA forscht überall, in Deutschland sind sie jetzt schon sehr weit. Das hilft dir natürlich im Moment nicht weiter, wo du schon so akut erkrankt bist. Ja, und bei mir ist es so, dass ich jeden Tag versterben kann. Mhm. Ja, meine letzte Chance hat man mir leider im Juli genommen. Was wäre das gewesen? Da sollte ich auf die Hochdringlichkeit für Transplantation. Das heißt, dass man dann jeden Wartepatient überspringt, ja, weil man mir vielleicht nur noch ein halbes Jahr gegeben hat. Mhm. Und diese Hochdringlichkeit können Ärzte anmelden. Die haben für mich schon das Bett reserviert gehabt für 4 Monate, weil man denkt, innerhalb von 4 Monaten oder auch länger, man muss dann so lange da bleiben, bis dann die Organe kommen. Mhm. Und nur diese Hochdringlichkeit entscheiden nicht die Ärzte, sondern das entscheidet eine Ethikkommission vom Gremium. Mhm. Und die haben gegen dich entschieden? Und die haben gegen mich entschieden, 2-mal eine Ablehnung bekommen. Die Ärzte waren total geschockt darüber. Das heißt, du bist jetzt ein ganz normal Wartender. Ja. Das heißt, das kann morgen passieren, aber könnte auch erst in einem Jahr passieren. Ja, richtig. Und das macht das Problem, diese Zeit, dass ich die überhaupt überlebe. Verstehe. Und währenddessen hängt dein Leben am seidenen Faden. Ja, und das Problem ist, jede Klinik hat die Transplantation abgelehnt, aufgrund, dass ich das nicht überleben werde, weil mein Zustand schon so schlecht ist. Ist ja auch ein riesengroßer Eingriff, stelle ich mir vor, Lunge und Herz zu transplantieren. Ja. Und also ich werde in Hamburg-Eppendorf betreut, kann ich so ruhig sagen, weil die Klinik ist topmäßig. Das war die einzige Klinik, die gesagt hat, wir würden das an für sich auch ablehnen, weil der Zustand schon so schlecht ist. Aber wir gehen immer noch nach dem Mensch. Wir gucken uns den Mensch an. Du hast gerade gesagt, ich kann rein theoretisch jeden Tag versterben. Ja. Lebst du alleine? Nein, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Aber das Problem ist, alles andere wendet sich ab. Wenn man an dieser Erkrankung stirbt, wie stirbt man dann daran? Ja, also das ist so, dass das Herz dann aussetzt. Mhm. Dein Mann ist bei dir geblieben und alle anderen haben sich abgewendet? Alle anderen haben sich abgewendet. Ich habe nur noch ganz wenige, die wirklich zu mir, die kann ich an einer Hand abzählen oder am 5 Finger. Das heißt, all die tollen Bekannten und Freunde und Nachbarn von früher, ja, sind ich weg? Sag mal so, also die Freunde, die sind teilweise noch, dass sie zu mir halten, aber die Familie, die hat sich abgedreht. Ach, die Familie sogar auch noch? Ja, also die Familie von meinem Mann hauptsächlich. Habt ihr Kinder auch? Ja, aber die sind nicht in dem Haushalt momentan. Sind schon aus dem Haus. Aber die halten zu dir, deine Kinder? Ja, also mein Sohn, der ist so geschockt, der begreift das nicht, weil das ist ja so, also wenn man mich so sieht, dann sieht man mir die Krankheit an, aber wenn man mich hört, dann denkt man, die ist gesund, weil ich habe eine unwahrscheinliche Kopfstärke. Du hast einen Sohn und einen, noch ein Kind? Ja, 2 Söhne. Und der andere Sohn, wie steht der zu dir? Also beide, die sind beide da geschockt drüber. Na gut, geschockt ist man erstmal. Kümmern die sich dann auch um ihre Mutter? An für sich nicht so. Und was ich auch ehrlich sage, ich möchte nicht so, dass sie das so richtig miterleben. Wohnen die denn bei dir in der Nähe? Nein. Nee. Also die wohnen so ungefähr so 30, 40 Kilometer weg. Das heißt, am Telefon spielst du so die Taffe, und ja, genau, damit die sich gar nicht so groß Sorgen machen müssen. Aber ich möchte das nicht, dass sie das mitkriegen, wenn ich Erstickungsanfälle kriege und wenn ich Blutstürze kriege. Wenn zum Beispiel das Wasser einschießt, das macht die Lunge voll mit Wasser, das macht den Bauch voll mit Wasser, die Leber ist unter Wasser. Dann werde ich manchmal dann auch gelb, sehe ich aus wie aus einem anderen Land. Wenn solche dramatischen Dinge passieren, was machst du denn dann? Ja, ich sag mal so, ich musste, bevor ich auf die Liste komme, letztes Jahr musste ich mir eine schwere Operation noch vorher unterziehen, und zwar eine Hirn-OP. Eine Gehirn-OP? Ja. Das auch noch? Ja, also bevor ich auf die Liste komme, weil da war was gewesen, das steht dafür, sag ich mal so, im Wege. Und das musste also ausgeräumt werden. Und man hat schon mit Schwierigkeiten gerechnet, also mit heftigen Schwierigkeiten. Ich habe das allerdings noch so gesehen, vielleicht habe ich ja doch noch Glück, aber die Schwierigkeiten, die waren schlimmer gewesen, als die man angenommen hat. Das ist ja unglaublich, was du alles jetzt schon mitgemacht hast und eingesteckt hast. Dennoch will ich nochmal die Frage stellen, wenn du sagst, Wasser schießt in die Lunge und du bist allein mit deinem Mann zu Hause, was macht ihr denn dann? Ja, dann kann man nur den Krankenwagen anrufen, die kennen mich schon und die bringen mich dann gleich in die Universitätsklinik rein. So, jetzt hast du gerade Bezug genommen auf eine Anruferin vor ein paar Tagen, die aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte in der Schweiz. Ich muss sagen, ich war auch schon mal mit den Gedanken so weit, weil letztes Jahr ging es mir so schlecht. Mir geht es jetzt auch nicht besser, aber weil letztes Jahr bei der OP hatte das Herz während der OP versagt und die Lunge auch, und ich musste künstlich beatmet werden. Habe ich im Rollstuhl gesessen, konnte mich gar nicht mehr bewegen, also überhaupt nicht mehr, weil ich gar keine Luft mehr bekommen hatte. 2 Tage später nach der OP noch eine Lungenentzündung hinterher und ein 1,5 Liter, was man mir aus der Lunge rausholen musste. Aber bei dir ist das nicht so eine klare Entscheidung wie bei der Anruferin, dass du ganz klar sagst, ich möchte es machen. Bei dir ist schon auch noch Hoffnung da. Also man sagt, man schwang dazwischen. Ich habe mit den Ärzten darüber geredet in Hamburg, die waren natürlich geschockt darüber. Die haben zu mir gesagt, also wir wissen, dass sie wirklich todkrank sind, aber wir wissen auch, dass sie kämpfen können. Sonst hätten sie das alles nicht überlebt. Hast du im Moment noch die Nerven zu kämpfen? Im Moment ist das so, dass man manchmal keine Nerven hat, sage ich mal so. Aber manchmal dann schon doch wieder. Ja, das kommt immer auf die Verfassung drauf an. Ganz schlimm wird das, wenn man ins tiefe Loch fällt. Wenn man Leute kennt, die werden auch abgelehnt auf der Hochdringlichkeit, die dann 6 Wochen später versterben. Und noch teilweise sehr viel jünger sind wie ich. Und man an für sich weiß, man kann, also es gibt Krankheiten, die kann man behandeln. Es gibt Krankheiten so wie diese, die kann man eben zwar versuchen, das einzudämmen, aber wie Susanne, wie sie hieß, also das ist zwar auch heftig, weil ich weiß, dass wie das ist, wenn man immer nur Durchfall hat und man hat die Schmerzen, ich habe richtige Krämpfe und so. Aber trotz alledem, sage ich mal so, es ist dem gegenüber ungerecht, der wirklich leben möchte und sterben muss, der keine Chance hat. Also, das ist für dich dann schon so ein Standpunkt, dass du sagst, ich habe die Hoffnung, eine Transplantation zu bekommen. Und danach könnte sich ja das Leben da auch nochmal ganz entschieden verändern, ganz entscheidend verändern. Ja, es könnte, nur ob man diesen Schritt überhaupt überlebt, das weiß man nicht, aber man kann ja nicht im Voraus gucken. Und ich sag mal so, ich musste den Ärzten versprechen in Hamburg, dass ich das nicht mache, weil sonst hätte man gesagt, wenn sie diesen Gedanken haben, dann tun wir auch nicht transplantieren. Weil wir können nur jemanden transplantieren, der auch stark ist im Willen. Wo der Körper zwar nicht mehr mitmacht, aber der dann trainiert kann, alleine von der Kopfstärke. Auf mich machst du schon den Eindruck, dass du stark bist. Ja, und ich sag mal so, der Tod, das ist nichts Schönes, das ist was... was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Tod ist tot, man kommt nicht mehr wieder. Und das ist ganz klar. Und ich meine, wenn man eine Krankheit hat, die nicht zum Tode führt, finde ich, sollte man noch alles versuchen, selbst wenn die und die Behandlung nicht greift, sucht man sich andere Ärzte, wo man versucht, dass es greift. Wobei ist das... Wobei man da auch mal, glaube ich, vorsichtig sein muss, das ist so eine individuelle Entscheidung. Ja, ich kann mich da gut reinversetzen, weil ich habe, wie gesagt, auch oft diese Momente gehabt, aber ich werde psychiatrisch sehr engmaschig betreut. Liebe Sonja, ich, mein Gott, was wünschen wir dir alle, dass du deine Organe bekommst? Wenn wir alle jetzt, die wir hier zusammen zuhören, das entscheiden können, hättest du morgen deine Organe. Ich sage, es gibt natürlich zu wenig Spender, leider Gottes. Nur allerdings muss ich sagen, wenn jetzt jemand aus der Familie bei mir was passieren würde, ich wüsste auch nicht, wie ich darüber entscheiden sollte, wenn derjenige hirntot ist. Da würde ich das lieber wollen, dass derjenige das für sich entscheidet und natürlich nicht den Verwandter diese Entscheidung abgeben muss. Nein. Liebe Sonja, darf ich dir, du sagst, du bist zwar ganz gut eingebunden, aber darf ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten? Ich wünsche dir von ganzem Herzen Kraft. Und halt so, du hast schon, wenn du auch immer wieder abstürzt, das ist ja auch völlig klar, wenn man so krank ist. Aber ich merke, dass da schon noch ein dicke Portion Lebensmutes und Respekt, sage ich. Ja, man muss sich vorstellen, wir haben heute ein Amt. Ich hatte gestern Geburtstag auf dem Freitag. Gratulation nachträglich. Ja, danke, ich bin 54 geworden. Ja. Kein Schwein, krass gesagt, hat sich blicken lassen. Ja. Also, dafür kriegst du jetzt hier von all meinen Zuschauern und Zuhörern ein ganz dickes Glückwunsch zugerufen. So, liebe Sonja, du legst bitte auf und wir rufen dich zurück. Und von Herzen alles Gute und ganz viel Kraft. Okay, wünsche ich auch und alles Gute für die Sendung weiterhin. Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer hier. Und hier ist der Holger. Holger ist 26. Guten Morgen, Holger. Guten Morgen, Domian. Holger, um was geht's? Ja, erstmal würde ich vorweg sagen, der Sonja, ich wünsche auf jeden Fall viel Glück, dass sie ihre Organe bekommt. Das ist nämlich eine sehr mitnehmende Geschichte, vorweg gesagt. Ja. Und auch noch von meiner Seite alles Gute nachträglich eigentlich. Sehr nett von dir. Das Thema, warum ich anrufe, ich bin online-spielsüchtig. Online-spielsüchtig? Online-Rollenspielsüchtig. Ach, Rollenspielsüchtig. Richtig. Jetzt erklär mal Leuten, die überhaupt keine Ahnung haben von Online-Rollen, das ist schon was ganz Spezielles. Was ist Online-Rollenspiel? Online-Rollenspiel ist quasi eine andere Welt, die mit diversen Figuren und Kreaturen besteht, die man quasi spielt, wo man sich in eine andere Welt hineinversetzt, wo man kämpft. Also du sitzt vor dem PC, müssen wir mal von Grund auf erklären. Du sitzt vor dem PC und da gibt es ein Spiel, du legst ein Spiel ein. Oder sind das Spiele, die du im Netz anklickst und mit anderen spielst dann? Die spielt man online mit anderen Leuten. Ja. Man klickt es quasi ein, wählt sich quasi auf diesen Server ein und spielt dann mit Millionen von Leuten. Ach so, mit Millionen von Leuten. Das heißt, man schlüpft dann in eine andere Identität quasi. Richtig. Das ist irgendeine eine Fantasiewelt, in der das stattfindet. Richtig. Und du bist dann da Kämpfer oder Krieger oder weiß ich was. Man ist quasi Krieger, Magier, wie man es quasi möchte in diesem Spiel und quasi man lebt einfach diese Spielfigur und führt sie durch die Welt, durch die Geschichte, die da alles verbindet. Das ist aber nicht, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, diese zweite Welt, von der man vor einer Weile so viel lesen konnte. Richtig, man nennt dieses World of Warcraft, das ist nicht dieses Spiel, es ist ein anderes Spiel, es nennt sich Karl Online, ist aber quasi genauso aufgebaut wie dieses WoW, nur halt Vorteil, Nachteil kann man abwiegen, das Karl Online ist kostenlos. Okay, deins ist kostenlos? Meistens kosten. Ja. So, hier sehe ich den Holger, 26 Jahre alt, vor seinem PC sitzen und ist in eine andere Identität hineingeschlüpft und spielt jetzt da ein anderes Leben. Richtig. Wie oft am Tag, wie viele Stunden am Tag? Ich sag mal, ich habe das Spiel jetzt insgesamt knapp 4 Jahre gespielt. Wie viele Jahre? 4 Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre, ein Spiel? 4 Jahre ein Spiel, weil das Spiel entwickelt sich ja immer weiter. 4 Jahre auch ein, bist du dann 4 Jahre auch eine Person in dem Spiel? In den 4 Jahren war ich 2 Personen, sagen wir das mal so. Versuch mir mal eine Person etwas grob zu beschreiben, die du warst. Ganz grob, ein Bogenschütze, der im Mittelalter lebt und quasi sich durch verschiedene Tötungen der Wesen auflevelt, Erfahrungspunkte sammelt und sich weiterbildet. Zu einem richtigen Götteskämpfer wird, sagen wir es mal so. Kann man denn in dieser Rollenspielwelt auch sprechen? Ja, da gibt es diverse Möglichkeiten. Wenn man einfach Leute kennenlernt, sich in Gruppen zusammenschließt, gibt es natürlich die Möglichkeit, über Teamspeak zu kommunizieren. Das ist ein Programm, was separat installiert wird und darüber kann man über Headset, so wie du, quasi mit den ganzen Leuten sprechen. Okay, aber kann man denn, wenn du jetzt in diese Person hineingeschlüpft bist, kannst du das so machen, dass diese Person auch dann in dieser fiktiven Welt spricht oder kämpft die nur? Es gibt Leute, die leben auch quasi eine andere Figur. Die leben auch quasi diese Figur. Bei mir war es ein Mittelding gewesen. Man schlüpft irgendwo in diese Figur hinein. Mhm. Entschuldigung. Aber hauptsächlich war es bei mir wirklich gewesen, dass ich immer noch irgendwo ich selbst war, aber einfach dieses Spiel gespielt habe, um einfach... Nee, du hast mich nicht verstanden. Kann diese Person in dem Spiel sprechen? Nein, in dem Spiel selbst nicht. In dem Spiel wird nur geschrieben. Das heißt, Das wollte ich wissen. Da kann jeder lesen, was man schreibt. Man schreibt dann so Sprechblasen, oder wie? Das ist so eine Art Chatfenster, der unten links im Bildschirm besteht. Und da kann man das lesen. So, 4 Jahre machst du das schon. Und wie viele Stunden am Tag? In diesen, sagen wir mal, in den 3 Jahren von den 4 Jahren habe ich wirklich mein Leben komplett liegen lassen und habe jeden Tag 16, 18 Stunden. Boah, das ist ja krass. Das ist ja krass. Den gesamten Tag. Das ist ja absolut krass. Das ist, muss ich so vorstellen, das ist wie bei einem Alkoholsüchtigen. Absolut. Man steht auf, das erste, was man macht, ist ein Rechner an, setzt sich davor und spielt. Ist das Spiel dann, das ist weltweit vernetzt, ne? Das ist weltweit vernetzt. Das heißt, das Spiel ist dann, während du geschlafen hast, auch schon weitergelaufen. Richtig, das ist ja quasi was, was die ganze Zeit weiterläuft. Und da ist einfach auch der Druck, den man hat. Wieder ran. Man versucht einfach wirklich zu leveln, immer der Beste zu sein. Was hast du denn, das ist eine doofe Frage. Ich wollte fragen, was du beruflich gemacht hast. Du kannst beruflich nichts gemacht haben. Ich habe beruflich was gemacht. Ich habe meine Ausbildung zum Kaufmann absolviert, habe danach auch zwischendrin immer kurzen Abständen im Callcenter gearbeitet. Okay, aber wenn du gerade gesagt hast, dass du bis 14 Stunden da vor dem Ding sitzt, kannst du ja nicht mehr arbeiten. Ich war auch einen sehr großen Teil arbeitslos. Sagen wir mal 95% der Zeit. Aktuell, heute zum Beispiel, heute am vergangenen Freitag. Wie viele Stunden hast du gesessen? Gar nicht mehr. Und da ist nämlich der Punkt. Ah. Ich bin jetzt, heute ist Tag Nummer 14, ich nicht spiele. Das heißt, ich bin momentan quasi... Ich habe einfach den Entschluss... Du bist auf Entzug quasi. Ich bin auf kompletten Entzug, weil ich einfach durch meine Lebensgefährtin, ihre Kinder und durch meinen besten Freund aufgeweckt wurde, weil ich die komplette Realität verloren habe. Ich habe nur noch für dieses doofe Spiel gelebt und habe alles andere links liegen lassen. Ich wundere mich, dass du überhaupt eine Freundin hast. Wie kommst du an eine Freundin, wenn du immer so gespielt hast? Ja, ich habe eine Freundin jetzt knapp 2 Jahren. Hm? Da ist ja auch das nächste Problem eigentlich bei mir. Ich sag mal, wir haben am Anfang eine Fernbeziehung geführt. Ja. Eine Wochenendbeziehung, da habe ich quasi immer während der Woche gespielt, bis zum Abwinken, man hat mich getroffen, war alles auf Friede, Freude, Eierkuchen, alles schön, sobald sie weg war, direkt wieder vom Rechner. Hm. Und ihr wohnt jetzt zusammen? Wir wohnen nicht zusammen, sagen wir es mal so, es ist schon ein Ja und ein Nein. Ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr nach hier hingezogen und wir handhaben das momentan so, weil es gibt schon durch meine Persönlichkeit, dass wir öfters mal eskalieren. Hm. Wir sehen uns 4 Tage die Woche, da bin ich sonst noch bei ihr. Die anderen 3 Tage bin ich in meiner Wohnung. Was machst du denn jetzt, wenn du allein in deiner Wohnung bist und du nicht spielst? Dann muss dir doch die Decke auf den Kopf fallen, oder? Also die ersten Tage fiel mir die Decke auf den Kopf und ich habe auch direkt nach 4 Tagen einen kleinen Rückfall erhalten, habe mich wieder 2 Stunden eingeloggt und habe mir gedacht, was machst du gerade für einen Mist? Lockst dich wieder aus und... Ja. Es ist Schaffst du es denn dennoch, immerhin 14 Tage jetzt sind es, ne, sagst du? Richtig, 14 Tage. Ja. Schaffst du es mit Disziplin oder hast du den PC weggeschmissen? Der PC besteht noch weiterhin. Ich habe gegen mich selbst Sicherheitsvorkehrungen gemacht. Das heißt? Ich habe meinen Rechner komplett gegen mich geschützt. Ah, sehr gut. So. Das heißt, die Firewall oder wie auch immer lässt gar nicht dich da ran. Die lässt mich an die Dateien nicht ran. Ich habe mich komplett gesperrt mit diesen Suchbegriffen. Das ist mein Eigenschutz, wenn ich in den 3 Tagen in meiner Wohnung bin. Aber ich sag mal, jetzt die letzten 10 Tage bin ich eigentlich hier nonstop, weil da gerade das Problem mal beherrscht. Ich sag mal, ich habe oft einfach da, man denkt an das Spiel. Mhm. Man denkt an das, was man gespielt, gelebt hat. Mhm. Und es ist wirklich schwer. Also, ich sag mal, wenn meine Lebensgefährtin die Kinder nicht wären, ich glaube. Gibt's Kinder? Ja, die Kinder sind von meiner Lebensgefährtin. Ach so. Durch ihren ehemaligen. Mhm. Und, aber ich sehe sie halt ganz normal. Also, das heißt, der Einfluss deiner Freundin und inklusive ihrer kleinen Familie, der Kinder, ist so enorm, dass du dadurch die Kraft kriegst, dich, wenn auch mit großen Anstrengungen, daraus rauszuquälen, sagen wir es mal so. Richtig, rauszuquälen. Ja. Ich sag mal, anfangs hat es nicht geklappt, da habe ich sie sogar einmal belogen gehabt, eine lange Zeit. Hat sie gesagt, ich spiele es nicht mehr, weil sie war von Anfang an gegen das Spiel und kam es doch heraus. Und also, jetzt halt. Ich finde diesen Schritt schon sehr bemerkenswert, muss ich ja sagen. Will ich dir auch ein Kompliment machen. Danke dir. Denn du hast wertvolle Lebenszeit sinnlos verbrannt mit der Scheiße. Absolut. Absolut, da gibt's gar keine Diskussion. Das ist Zeit, die ist weg, die kriegst du nie wieder. Aber du hast die Notbremse gezogen. Und das ist schon mal, finde ich, sehr erstaunlich. Unternimm bloß um Gottes Willen alles Mögliche, dass diese Notbremse auch weiterhin festgezogen bleibt. Ja, sonst erlebst du einen Rückfall wie ein Alkoholiker oder weiß ich, wie ein Junkie. Richtig, man muss das wirklich so sehen. Also man darf solche Spiele nicht verharmlosen. Das ist auch mit eins, was ich einfach als Botschaft mitgeben möchte. Ja, sehe ich auch so. Die sollen die Finger davon lassen. Ja. Die sollen gar nicht erst anfangen, weil man fängt klein an. Und man sieht schon, wenn ich in der Welt gewesen bin, 12, 11, 13-jährige Leute, die einfach nonstop vom Rechner hängen und die Schule geschmissen haben. Und das muss nicht sein. Das ist, man verschenkt seine Lebenszeit. Man lebt nicht. Man verschenkt Lebenszeit und man wird auch zum Psychokrüppel. Absolut. Ne? Absolut. Du hast eine Ausbildung abgeschlossen, ne, sagst du? Ja. Das heißt, du müsstest dich jetzt auf deinen Hintern setzen und auf Arbeitssuche gehen. Richtig, da bin ich auch mitten dabei und ich habe Gott sei Dank nächste Woche endlich ein Forschungsgespräch, wo ich mir eigentlich viel erhoffe. Ja. Ja, da musst du jetzt deine ganze Energie reinpowern, dass du einen Job kriegst. Dann bist du sowieso wieder abgelenkt. Und gibt's denn Pläne, dass du vielleicht mit den Kleinen und mit deiner Freundin auch dann zusammenziehst irgendwann mal? Ja, die Pläne sind auf jeden Fall da. Das soll in nicht mal 1-2 Jahre passieren, weil ich sag mal, ich liebe sie. Ich liebe alle drei über alles. Ja. Und, das ist einfach das auch, was ich sage. Das gibt mir die Kraft. Dann sei froh. Dann ist das ein Engel, die in dein Leben gekommen ist, deine Freundin. Ja, das ist. Ne? Denn ohne die wärst du hängst jetzt, würden wir wahrscheinlich gar nicht jetzt reden, weil du vor dem PC sitzen würdest. Ich würde vor dem PC sitzen und würde meine 3 Liter Kaffee am Tag trinken. Also, Kompliment, dass du es jetzt so weiter schaffst. Danke. Ohne Hilfe von außen, ne? Das ist deine Disziplin. Also ich meine, ohne Hilfe, ohne psychologische Hilfe oder so etwas. Richtig. Sehr gut, finde ich sehr gut. Was meinst du, das sage ich ja immer Leuten, die das dann auf so einem Wege schaffen, was du irgendwann stolz sein wirst auf dich, wenn du es wirklich überwunden hast. Das ist ein ganz großer Erfolg. Ja, aber es wird noch Wochen dauern. Ja, das wird noch Wochen dauern, das kann auch noch ein paar Monate dauern. Ich weiß ja nicht, wie das so funktioniert in einem. Aber irgendwann wirst du das Gefühl haben, ich habe es geschafft. Und dann ist das ein Bombenerfolg und du kannst saustolz auf dich sein. Nicht nur auf mich, sondern auf die, die mich unterstützen. Auch, natürlich. Klar. Ja, klar, die auch, aber letztendlich, du bist derjenige, der es durchzieht. Und das ist eine tolle Sache. Ja, ich mache den kalten Entzug durch. Sonst hätte es sein können, dass du da irgendwie psychisch auf jeden Fall in der Gosse gelandet wärst. Ja, aber dafür, dass man halt psychisch in der Gosse jetzt nicht landet, man hat irgendwo trotzdem so eine psychische Störung jetzt quasi in diesem Entzug, aber die ist, glaube ich, 1000-mal besser, als wenn man irgendwie. Glaube ich auch. Glaube ich auch, und das denke ich, das wirst du auch schon schaffen, da wieder rauszukommen. Das hoffe ich ganz stark. Lieber Holger, nett, dass du angerufen hast und uns davon erzählt hast und viel Erfolg weiterhin. Alles Gute. Danke, das wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Erika. Erika ist 62. Guten Morgen. Hallo. Hallo, hallo Erika. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht es bei dir? Ja, ich habe vor 2005 habe ich meinen Mann an Krebs verloren. Ja. Im April. War das eine plötzliche Erkrankung oder war das lange absehbar? Nein, Kehlkopfkrebs. Bin von einem Jahr und dann ist er verstorben. Bin von einem Jahr. Und 5 Monate später habe ich dann meinen Sohn verloren. Mein ältester Sohn. Wie alt war der? 40. Und was hat der gehabt? Der hat sich absichtlich totgefahren. 8 Wochen nach seiner Hochzeit. 8 Wochen nach seiner Hochzeit? Ja, nachts um 2:10 ging bei mir das Telefon. Ich bin ran. Nein, das Handy ging. Ich wunderte mich schon, dass das Handy war. Mhm. Und bin ich ans Handy rangegangen. Ich dachte, oh Gott, was ist denn das? Mhm. Und dann war mein Sohn dran. Und er weinte ganz fürchterlich. Mhm. Und ich sagte immer nur, wo bist du denn, wo bist du denn? Ich habe gedacht, dass die unterwegs einen Unfall hatten oder so. Mhm. Und dann sagte er nur, er wäre im Garten. Die haben einen Freizeitgarten. Und naja, und dann sage ich, Dile, was ist denn los? Und rede doch mit mir und ne? Mhm. Und dann sagte er nur, Mutti, ich liebe dich. Tu mir einen Gefallen und kümmere dich um Steven. Um wen? Das ist sein Sohn. Sein Sohn. Hm. Tu mir einen Gefallen, ich liebe dich, kümmere dich um Steven. Hm. Und da habe ich nur gesagt, mein Gott, Dile, was willst du denn? Und er war nur am Weinen. Hm. Und dann habe ich nur gesagt, Dile, wir können reden, dann komm nach Hause. Hm. Und wohnte er in Bremen. Hm. Und ich bin ja hier. Wo bist du? Wilhelmshaven. Ja. Und dann mit einmal sagte er das nochmal wieder. Mutti, es tut mir leid. Hm. Ich liebe dich. Kümmere dich um Steven und lass mich einfach nur gehen. Und dann war er weg. Da hat er aufgelegt. Hat er aufgelegt. Hm. Und dann habe ich sofort die Polizei hier angerufen. Hm. Und habe gesagt, sie möchten einen Wagen nach da und dahin schicken. Hm. Die Straße genannt. Wo mein Sohn wohnt. Hm. Und wusste jetzt aber nicht, dass die Polizei gleich bei meinem Sohn um die Ecke wohnt. Hm. Und dann jedenfalls sagte der Polizist hier, das waren alle 2-3 Minuten hat es höchstens gedauert, und sagte er dann nur, ich könnte jetzt auflegen und könnte meine Schwiegertochter anrufen. Das habe ich dann auch sofort getan. Die wollten den Wagen hinschicken. Hm. Und dann habe ich also auch sofort aufgelegt. Und dann kriegte ich meine Schwiegertochter auch gleich, alles gleich an der Strippe. Mhm. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, du musst zum Garten fahren, der will sich was antun. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ist mir doch egal, soll er doch. Lebten die noch zusammen zu der Zeit? Ja, die waren ja gerade erst 8 Wochen verheiratet. Ach so, ja, genau, hast du gerade gesagt, stimmt. Und da sage ich, habe ich nur gesagt, ich sage, mein Gott, man sagt leicht mal was, wenn man böse ist. Mhm. Ich sage, glaub es mir, Heike, sag ich, der meint das ernst, ich fühle das. Und da sage ich, die Polizei kommt gleich zu dir. Jetzt schickst du mir noch die Polizei auf den Hals, sagt sie. Und in dem Moment klingelt das auch schon. Da waren binnen von ein paar Minuten, da klingelt das schon, da höre ich die Gesprächsanlage. Machen Sie auf, Polizei. Hm. Und da hat sie die Tür aufgemacht, stand ich schon oben vor der Tür. Bei ihr? Bei ihr. Hm. Und dann hat sie gesagt, ich rufe gleich zurück. Hm. Und ich aufgelegt. Und sie auch. Und dann dauert es auch wirklich keine 2-3 Minuten. Später ruft sie zurück. Mhm. Und da sagt sie zu mir, der Polizist kannte sich aus. Der weiß, wo der Garten ist, auch wo unser Garten ist. Mhm. Die fahren da jetzt beide hin. Mhm. Und ich soll zu Hause bleiben. Ja. Ist denn dann in der Nacht dann bald was passiert? Ja, sicher. Und in dem Moment, wo ich mit ihr rede noch und sie mir das sagt, dass die Polizei da hinfährt, hörte ich denn durch Telefon Blaulicht, ne? Und da sage ich zu ihr, ich sage, das war Delef. Und da sagt sie, Quatsch, sagt sie, das ist doch Blödsinn. Hier fährt immer Polizei und Krankenwagen vorbei, es war Hauptverkehrsstraße. Wir verkürzen das mal ein bisschen, Erika. Ne? In der Nacht hat dein Sohn sich das Leben genommen, indem er irgendwo gegengefahren ist? Ja, vor der Mauer. Vor die Mauer. Also quasi wenige Minuten, nachdem ihr beide miteinander geredet habt. Er ist... So mit so einer Wucht vor eine Mauer gefahren, dass er verstorben war, gleich tot war. Weißt du? Sag ich zu dir, ich sag, das war Delef, und dann sagt sie, Quatsch, ne? Hm. Ich sag, lass uns das Gespräch beenden. Ich sag, falls die Polizei dich anruft. Hm. Und ich leg den Hörer, und ja, sagt sie, ist gut. Und sie legt den Hörer auf, und ich auch. Hm. Und in dem Moment, wo mir ganz komisch hier drin, ne? Hm. Erika, wie auf der Brust, so ganz eigenartig war mir. Ja. Und mir fielen die Arme so weg. Ja. Und das, zu der Zeit wusste ich das ja noch nicht, was los war. Hatten und denn genau in dem Moment hat er sich da auf der anderen Straßenseite vor der Mauer gesetzt, bei ihr vor der Haustür. Nun waren die acht Wochen erst verheiratet. Acht Wochen erst verheiratet, ja. Und sie, einen elfjährigen Sohn zusammen. Und sie hat so sich seltsam geäußert bei dir am Telefon. Heißt das, dass diese Verbindung, diese Ehe, alles andere als in Ordnung war? Ich weiß es nicht. Er hat ja auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Was stand da drin? Und da stand nur drin an alle. Das Leben kann zwar schön sein, aber mit mir hat es das Leben nicht immer gut gemeint. Hast du denn irgendeinen Ansatzpunkt, warum er das gemacht hat? Nein, und dann stand da nur drin, und jetzt zu dir, Tanja. Und seine Frau heißt aber nicht so, und das ist die Freundin, die so heißt, die wohnt da mit im Haus. Eine Freundin von der Frau? Ja. Nun zu dir, liebe Tanja, meine Liebe hast du nicht gewollt und nur Bett war mir zu wenig. Aha, also hatte er ein Verhältnis mit der Freundin seiner Frau? Deswegen bringt man sich ja nicht um, bin ich der Meinung. Tja. Und dann schrieb er an seine Frau ein paar Worte noch und ich habe dich geliebt und ich liebe dich wahrscheinlich auch immer noch, du warst immer ehrlich zu mir. Hast du denn mit seiner Frau, mit deiner Schwiegertochter über diesen Abschiedsbrief gesprochen? Ja, und da habe ich gesagt, ich möchte den gerne haben, dass sie mir da eine Kopie von machen kann bei der Beerdigung. Ja. Und da hat sie gesagt, ja, kann ich kriegen. War sie denn darüber auch erstaunt, dass ihr Mann ein Verhältnis mit ihrer Freundin hat? Und nein, da hatte sie mir den ja noch nicht vorgelesen, da wusste ich das ja. Und da wusste ich noch nichts davon, weil ihre Schwester den angeblich hatte. Na gut, aber hinterher hat sie es ja gelesen. Wusste sie von der Verbindung? Da hat sie mir ja nichts von gesagt. Da hat sie mir gar nichts von gesagt. Habt ihr denn irgendwann danach mal drüber gesprochen? Und als ich dann von der Beerdigung nach Hause gefahren bin wieder, da hat sie gesagt, habe ich sie angerufen und da sagt sie, also nach ein paar Tagen erstmal, sie hat sich ja gar nicht gerührt. Und dann habe ich nach ein paar Tagen angerufen und habe gesagt, Heike, ich sag, schick mir doch mal den Abschiedsbrief. Hm. Du wolltest mir doch die Kopie. Und dann sagt sie, den habe ich im Schredder getan. Ja, also, ich sage, das Letzte von deinem Mann, haust du im Schredder? Hm. Ich sage, wo gibt's denn sowas? Da wusste ich aber immer noch nicht, was da drin stand. Ja. Und dann sagte sie nur, da hat sie mich ja auch belogen, und dann sagte sie nur, ach, da stand nur drinne, wie seine Kindheit so war. Und von wem hast du es denn dann letztendlich erfahren? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, und dann habe ich gedacht, so ist gut, das konnte ich ja nichts mehr tun. Hm. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt rufst du bei der Kripo an. Achso, du hast es über die erfahren. So, und jetzt aber nochmal meine Frage. Weiß deine Schwiegertochter von dem Verhältnis ihres toten Mannes mit der Frau? Ja, das hat sie so abgetan, also als wenn da nichts wäre. Also sie weiß es natürlich jetzt, aber wusste sie es vorher. Thema kam da schon bei der Beerdigung auf den Tisch. Hm. Irgendwie, ne? Ich meine, das ist natürlich auch furchtbar, wenn sie es nicht gewusst hat, das dann in dem Abschiedsbrief zu lesen. Nee, da muss schon vorher was gewesen sein. Hm. Und, aber wie ist dein Verhältnis heute zu der Schwiegertochter? Ich habe keinen Kontakt mehr. Und kannst du dich um dein Enkelkind kümmern? So gesehen, ich weiß es nicht. Ich rufe ihn an. Und dann ist sie auch sehr, freut sich dann immer sehr. Mhm. Wie alt ist denn der Enkel? Elf. Elf, ja. Mhm. Und er freut sich sehr und ja. Und ich. Das heißt, du hast einmal 2005 deinen Mann verloren. Ja, und 5 Monate später mein Sohn. Und 5 Monate später unter diesen sehr tragischen Umständen deinen Sohn. Dadurch letztendlich auch den Kontakt irgendwie verloren zu dem Enkel, der nicht so ist wie da, wie er eigentlich sein sollte. Ja. Hast du sonst noch Kinder? Ja, ich habe noch einen Sohn, aber der wohnt gleich hier ein paar Türen weiter. Aber der kümmert sich nicht. Und mein anderer Sohn, der verstorben ist, der war auch dabei, wie sein Vater gestorben ist. Er hat 18 Stunden mit mir am Bett gesessen. Das heißt, ihr hattet schon eine tiefe Verbindung, du und dein verstorbener Sohn. Ja, sehr. Mhm. Er war auch sehr herzlich und die Kapelle da in Bremen, die war so voll, die stand draußen, die Leute, er war sehr beliebt. Das heißt, es sind nun mal ein paar Jahre vergangen, aber das zählt gar nicht, wenn man so einen schlimmen Schmerz spürt. Und der Schmerz ist. Ich habe mein Kind verloren. Mhm. Ein Jahr und 3 Monaten. Bitte? Ich habe schon mal ein Kind verloren. Wie lange ist das her? Ich habe mal ein Kind verloren. Ja, wie lange ist das her? Ich wäre jetzt 40. Und das Kind war sehr klein, als es war. Ich hab's gar nicht. Ein Jahr und drei Monate. Also ein Jahr und drei Monate. Mhm. Und war ein Mädchen. Jetzt, wo ich so glücklich drüber war und mein Mann auch. Mit wem kannst du denn über all diese Verzweiflung und über die Traurigkeit und deine Trauer sprechen? Mit keinem. Mit keinem. Das heißt, es dreht sich immer im Kreis, du denkst ganz viel an die Sachen und es kommt alles immer wieder hoch und dir vor Augen. Und der Einzige, der mit mir lange gesprochen hat, war mein Hausarzt. Mhm. Der hat mich angerufen und ich weiß jetzt gar nicht, wie der das erfahren hat, dass er, ich weiß es nicht. Der hat dann bei 2 Stunden mit mir am Telefon gesprochen. Mhm. Und er hat mir dann auch Tabletten verschrieben, damit ich schlafen konnte. Also Erika, ich finde gut, dass du den Mut hattest, hier jetzt anzurufen. Ist ja auch nicht so einfach, wenn man... Ich habe das schon vor längerer Zeit mal versucht. Ja. Da bin ich auch durchgekommen, aber ich wurde da nicht angerufen. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das ist immer so viel los bei uns. Aber ja. Wir haben jetzt miteinander gesprochen. Das ist schon mal sehr gut. Ich finde, dass du dringend, dringend, dringend jemanden brauchst, mit dem du regelmäßig sprechen kannst. Weil aus so einem Schock und aus so einer tiefen Trauer, die du hast, nach dem, was geschehen ist, das schafft man, glaube ich, kaum, da alleine, ganz alleine rauszukommen. Wir werden dich, ich möchte jetzt, dass wir dich beraten. Ich mache ja auch gar nicht mehr Leben. Wofür denn noch? Für wen? Mein Sohn nimmt uns 2 Partien weiter und. Ja, aber ich bin sicher, dass dein Sohn nicht gewollt hätte, dass du dein Leben hinschmeißt. Bin ich ganz sicher. So, und wir werden jetzt mal im Hintergrund gemeinsam mit dir beraten. Was man tun kann, was du auch tun kannst. Und ich bin ganz sicher, dass wir eine gute Lösung finden. Ich gehe nicht mehr raus. Ich habe eine Katze. Mhm. Und ich muss ja auch noch was haben und zu essen. Und ja. Das ist eins ist der am liebsten Bettdecke über dem Kopf und nichts hören und nichts sehen. Ja. Aber guck mal, du hast ja schon mal einen großen Schritt gemacht und hast hier angerufen und hast in einer großen Öffentlichkeit darüber gesprochen. Das finde ich sehr toll und sehr mutig von dir. Der Einzige, der mich anruft, die wohnt aber außerhalb, das ist meine Nichte, wo ich dann immer mich schon freue. Letzte Zeit ruft sie fast jeden Tag an. Ich weiß nicht, ob sie was spürt oder ich weiß es nicht. Liebe Erika, jetzt machen wir Folgendes. Du legst bitte auf und dann melden wir uns bei dir gleich wieder. Das heißt, Magdalena wird dich anrufen. Und dann werden wir uns was für dich ausdenken und ich bin sicher, dass wir dir einen guten Schritt weiterhelfen können. Ja? Ja. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Und mach weiter so. Dankeschön, liebe Erika. Jo. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Wer ist hier? Lisa ist hier, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Du bist 21, also ne? Also nach dem etwas schwierigen Thema gerade, habe ich was hoffentlich Fröhliches für dich. Freue ich mich drüber. Ich sag's nochmal ganz, ganz deutlich, du bist 21 Jahre alt. Ja, genau. Gut. Und du hast was Erfreuliches für mich. Ich hoffe es doch. Also das ist ein Lied für dich. Ein Lied? Du hast doch einen sehr, sehr verdammt harten Job. Und ich finde das total klasse, was du machst. Und da habe ich letztes Jahr so um diese Zeit ein Lied für dich geschrieben. Letztes Jahr schon? Ja. Und hast ein Jahr jetzt dran gefeilt und gearbeitet? Genau, sozusagen. Bist du denn eine Musikerin oder ist das Hobby? Also ich würde das Hobby gerne zur Berufung machen. Aber ich spiele es dir einfach mal vor, ja? Sehr gerne, ja, wenn nicht zu lang, ne, damit wir ein bisschen reden können. Ja. Ja. Halt, okay. Stopp. Spielst du es nur vor oder singst du jetzt auch? Beides. Oh, ich bin ganz Ohr. Also wir sind beide ganz Ohr. Meine Damen und Herren, wir hören jetzt ein Lied von Lisa. Das Lied heißt, hat das auch einen Namen, Lisa? Lied für Domian. Meine Damen und Herren, wir hören jetzt einen Vortrag von Lisa und der Vortrag heißt ein Lied für Domian. Bitte schön, Lisa. Ja, danke. Manche legen sich zur Ruhe, andere hören begeistert zu. Von den Alten bis zum Kind kommen sie aus allen Städten, kannst nur ahnen, wer sie sind. Für sie hoffen, für sie beten, Domian, oh Domian, die Sendung fängt an. Die Spannung platzt aus allen Nähten, hat wer was auf seinem Herzen, so will er deine berühmte Nummer, ein paar wollen mit dir fröhlich scherzen, die meisten kommen mit ihrem Kummer, doch egal was kommt, du regelst es kommt. Mit Herz und Verstand holst du den Kopf aus der Wand. Für jede schmerzende Wunde hast du den Verband. Und so klingt es aus aller Munde. Lisa, hörst du mich? Wow. Du machst mich ja ganz verlegen. Ich danke dir sehr, sehr, sehr herzlich. Da hast du dir aber viel, viel Arbeit gemacht. Das hört man. Du hast es live gespielt mit der Gitarre und hast lange an den Reimen und an den Versen getüftelt wahrscheinlich. Wow. Dein Job ist aber noch ein bisschen schwieriger. Aber vielen, vielen Dank. Das ist wirklich eine große Ehre für mich. Das weiß ich schon zu schätzen und das sage ich nicht einfach so dahin. Freut mich wirklich sehr, wirklich. Oh, das ist schön. Wirklich. Ich sah dich schon da sitzen, so wie früher unsere Nicole, vor einer großen Gitarre und wie siehst du aus? Beschreib dich mal. Wie lange sind die Haare und beschreib dich mal. Wie sehe ich aus? Also ich verändere mein Aussehen immer ganz gerne. Ganz Na, jetzt gerade im Moment. Gerade im Moment. Ich habe schwarze Haare, die bis zur Mitte der Ohren gehen, aber an den Seiten ganz kahl sind, so also rechts und links, also ja. Und das war eine große Gitarre, eine ganz normale Gitarre? Ja. Eine Akustikgitarre. Ariana heißt sie. So, ich hab diese weiße Gitarre so im Kopf von Nicole. Kennst du Nicole noch? Nee. Ja klar, du bist 21. Du kennst aber den Grand Prix de la Chanson, den großen Liedwettbewerb jedes Jahr. Ich sag bitte nicht, dass du den nicht kennst. Den musst du kennen. Jedes Jahr gibt es einen großen europäischen Wettbewerb. Das heißt heute nicht mehr Grand Prix, sondern das heißt, wie heißt es? Es heißt irgendwie anders, aber nicht mehr Grand Prix. Wo Stefan Raab mitgemacht hat und Gildo Horn und so. Ach so, ne? Ja. So, und da war Nicole, das ist eine deutsche Schlagersängerin und die hat als einzige Deutsche vor, ich weiß nicht, vor 500 Jahren mal den ersten Preis für Deutschland geholt mit dem schönen Lied Ein bisschen Frieden. Ach doch, das Lied kenne ich so. Auch. Und die saß nämlich dann auf der Bühne ganz, ganz rührend. Die war noch viel jünger als du, glaube ich. Jetzt, ich glaube, die war 17 oder sowas. Und da saß Nicole mit einer weißen Gitarre, mit langen Haaren und hat Ein bisschen Frieden gesungen. Und ganz Europa hat geweint und dann hat sie den ersten Preis bekommen. Na, wie auch immer, ich habe gerade an Nicole gedacht, während du da so schön gesungen hast. Du hast den Wunsch, eventuell Sängerin zu werden. Also noch lieber würde ich gern Schauspielerin werden. Ah. Und was machst du im Moment? Ich schreibe Bewerbungen und versuche irgendwie so viel wie möglich in der Richtung. Bewerbung an Schauspielschulen oder was? Genau, morgen habe ich ein Casting, wollte ich mitmachen. Ja. Und jetzt vor 2 Wochen war ich auch bei einem Videodreh und nächste Woche. Ich will dich ermutigen, wenn du das Gefühl hast, dass du gerne in diesen Beruf rein möchtest und dass du das Gefühl hast, ich habe Talent und habe einfach Spaß an Dingen vorzutragen, an der Schauspielerei oder an der Musik, dann mach, bewirb dich. Irgendwie wirst du deinen Weg finden. Ja. Es gibt genügend Schauspielschulen und es gibt wiederum auch viele große Kollegen heutzutage, die auf zahlreichen Schauspielschulen abgelehnt worden sind und dann trotzdem eine tolle Karriere gemacht haben. Das stimmt, ja. Also man muss es nur wollen und man muss dabei bleiben. Mhm. Und für mich ist es eine große Ehre, dass du das gemacht hast. Vielleicht kann ich mal irgendwann, wenn du ganz berühmt bist, dann kann ich sagen, damals hat die Lisa für mich ein Lied gesungen. Für mich, kleine Wurst, hat die Lisa damals ein Lied gesungen. Und der Domian hat mich dazu ermutigt. Domian bin ich jetzt was geworden. Lisa, die Sendung ist vorbei. Schön, dass wir uns kennengelernt haben. Alles Liebe und toi, toi, toi, viel Glück. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. In der Technik, Volker Thake. Ich wünsche euch ein schönes Herbstwochenende und wir sind wieder da in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bis dahin. Tschüss.